Liebe Hörerinnen und Hörer, es grüßt Sie der Autor des Blogs Bilingualer Zug und Abibak, Dr. Volker Wacker. Zunächst herzlichen Dank an Jürgen Wagner für die Einladung und die Möglichkeit, mein Webangebot hier vorstellen zu dürfen. Nun zu meiner Person. Im Hauptberuf bin ich Lehrer für Französisch und Geschichte am Hans-Wohler-Gymnasium in Oberkirch, einem schönen Schwarzwaldstädtchen zwischen Freiburg und Karlsruhe. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Zur Vorstellung des Blogs Bilingualer Zug und Abibak. Die Webadresse des Blogs lautet http://abi-back.blogspot.com. Hinter der Überschrift des Blogs Bilingualer Zug und Abibak verbirgt sich ein besonderes schulisches Angebot. Die Schule, an der ich unterrichte, das Hans-Wohler-Gymnasium, zählt seit 3 Jahren zu der wachsenden Zahl an Schulen, die über einen bilingualen Zug Französisch verfügen. Die Absolventen des Zugs haben die Möglichkeit, gleichzeitig das deutsche Abitur und das französische Baccalauréat zu erwerben. Schüler im bilingualen Zug erhalten in Französisch 1 bis 2 Stunden mehr Unterricht pro Woche als ihre Kameraden im Normalzug. Darüber hinaus belegen sie ab Klasse 7 in Geographie, Geschichte und Gemeinschaftskunde Kurse in französischer Sprache. Sie arbeiten dabei häufig mit Materialien, die mangels geeigneter Schulbücher von der Lehrkraft selbst erstellt wurden. Traditionell befanden sich dabei Schere, Klebstoff und Kopierer im Dauereinsatz. Seit einigen Jahren erstellen aber immer mehr Kollegen ihre bilingualen Materialien digital. Sie tauschen diese dann auf Fortbildungen elektronisch aus. Bislang fehlte aber im Web ein Angebot, das für die Bedürfnisse der bilingualen Züge geeignete Internetquellen bespricht, verzeichnet und ständig verfügbar hält. Abibak-Blogspot.com möchte diese Lücke füllen und damit auch die Kommunikation und Zusammenarbeit der im bilingualen Zug tätigen Lehrkräfte fördern. Damit aber nicht genug. Abibak-Blogspot.com hat noch weitere Funktionen. Die Seite ist multimedial angelegt und ermöglicht den einfachen Zugriff auf französischsprachige Radioprogramme, Fernsehnachrichten, Pod- und Videocasts. Für den bilingualen Zug werden außerdem nach und nach selbst erstellte Materialien veröffentlicht. Bereits jetzt lassen sich Vokabularien für das bilinguale Sachfach Geographie über ein Widget von Boxnet bequem downloaden. Im Sinne des Mitmachprinzips von Web 2.0 wurden außerdem interessierte Kollegen eingeladen, als Autoren eigene Beiträge zu veröffentlichen. Die Zielgruppen des Blogs bilden also Lehrer, Schüler, Eltern und natürlich alle, die sich für die französische Sprache und Kultur begeistern. Das Blog dient der frankreichkundlichen Information und natürlich der Vorbereitung und Gestaltung des Unterrichts. Schülerinnen und Schüler können die Seite auch als Ausgangspunkt für Hausarbeiten, Referate und Präsentationen nutzen. Verwendung findet das Blog aber auch bei schulinternen und schulübergreifenden Fortbildungen. Fortbildungen, die sich mit dem Einsatz neuer Medien im Fremdsprachen- und bilingualen Sachfachunterricht befassen. Aber besuchen Sie doch am besten selbst abibak-blogspot.com und starten Sie eine kleine Entdeckungstour. Für Kommentare und Rückmeldungen bin ich stets dankbar. Zum Schluss wünsche ich Ihnen weiter viel Freude in der wunderbaren Welt von Web 2.0. Sie hörten einen Beitrag von Dr. Volker Wacker, Autor des Blogs abibak-blogspot.com.